Ey, in deinem Klo riecht's voll komisch. Ich glaub, du brauchst mal einen Klostein. Häng doch deinen scheiß Kopf in die Schüssel, Schlampe. Wir sind groß, wir sind krass, wir gewohnt, sind wir das, was die deutsche Rap-Szene seit Monaten nicht schafft. Ungelogen, ein Fass ohne Boden ist das, was ihr produziert. Ey, ihr seid nur Klosteinersatz. Wir sind groß, wir sind krass, wir gewohnt, sind wir das, was die deutsche Rap-Szene seit Monaten nicht schafft. Ungelogen, ein Fass ohne Boden ist das, was ihr produziert. Ey, ihr seid nur Klosteinersatz. Ey, ihr überaus mittellosen Gedichte schreibe auch. Wenn wir stehen blieben, wären wir ein Schrittchen weiter. Und darüber darfst du gern auch deine Crew informieren, denn wir behandeln sie wie Bälle auf nem Fußballturnier. Du hast Jura studiert, aber willst nicht kapieren, dass deine Regeln und Gesetze uns kein bisschen tangieren. Was? Du bist bekannt wie ein kunterbunter Hund. Ja und mitunter ist das ungesund. Gerade im Untergrund wurde ich sowieso keiner mag. Ich seh nur riesige Arschlöcher wie das Klo deiner Mom. Du laberst rum, dass du geile Bitches fixt mit Nichten, fixt mit Neffen, fixt mit Nichten. Aber keine eleganten Weiber sieht man nicht mit deiner Frau, hält man nicht für einen Elefantentreiber. Und meine Gang hätte dich schon lange erschossen, wenn sie nicht gefangen wäre in der geschlossenen. Wir sind groß, wir sind krass, wir gewohnt, sind wir das, was die deutsche Rap-Szene seit Monaten nicht schafft. Ungelogen, ein Fass ohne Boden ist das, was ihr produziert. Ey, ihr seid nur Klosteinersatz. Wir sind groß, wir sind krass, wir gewohnt, sind wir das, was die deutsche Rap-Szene seit Monaten nicht schafft. Ungelogen, ein Fass ohne Boden ist das, was ihr produziert. Ey, ihr seid nur Klosteinersatz. Guck, du hängst im Klo ab. Ja, ja, laber mich voll, ich hab es so satt. Das bei euch ganzen Toys, die Musik den Ton macht. Deine Reime stinken, wie wenn ich Durchfall ins Klo kack. What? Du stinkst ja so abartig wie Opa Schweißfüße. Du bist nicht der Knaller, wie wenn ich Silvester Blei gieße. Sag mal, warum willst du eigentlich raus aus dem Lokus? Einmal das Tageslicht sehen, darauf legst du den Fokus. Ja, man kann eben nicht alles auf einmal haben. Hochwortspiel, weil du darfst täglich in Scheiße baden. Glaubst du mir, wenn ich sage, das war aus Versehen? Und ich muss sagen, als Klostein würde dir Applaus erstehen. Hä, du merkst schon, ich mach mich lustig über dich. Ich kann gut austeilen, besonders mit Chris, der brüderlich. Ach, die Botschaft kam an, wir scheißen auf dich. Sonst vergaßen dich meine Blähungen wie in Auschwitz. Wir sind groß, wir sind krass, wir gewohnt, sind wir das, was die deutsche Rap-Szene seit Monaten nicht schafft. Ungelogen, ein Fass ohne Boden ist das, was ihr produziert. Ey, ihr seid nur Klosteinersatz. Wir sind groß, wir sind krass, wir gewohnt, sind wir das, was die deutsche Rap-Szene seit Monaten nicht schafft. Ungelogen, ein Fass ohne Boden ist das, was ihr produziert. Ey, ihr seid nur Klosteinersatz.